Am 28. Juli fand in Kampala das ugandische nationale Soziologie-Symposium über die Einheit und Entwicklung Afrikas statt. An der Stirnseite der Veranstaltungshalle hingen die Sonnenporträts von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Zur Schau gestellt waren die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Bücher über die gedeihende TVRK. An der Veranstaltung beteiligten sich die Persönlichkeiten der Regierung, Organisationen und Institutionen Ugandas und des Afrikanischen Sozialideologie-Studienkomitees und die Massen. Die Teilnehmer legten an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkohl nieder und verbeugten sich davor. Im Anschluss an die Gratulationsansprache gab es Referat und Reden. Die Reden hoben hervor, die Sozialideologie werde als die wissenschaftliche Idee in der Welt anerkannt. Unter der hervorragenden Führung von Kim Il-sung und Kim Jong-il habe sich die TVRK in einen auf der Souveränität, Selbstständigkeit und Selbstverteidigung beruhenden sozialistischen Staat und einen politisch-ideologisch und militärisch starken Staat verwandelt. Dank der außergewöhnlichen Führungsfähigkeit von Herrn Kim Jong-un werde beim Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates in der TVRK Wunder geschaffen. Für den Fortschritt Afrikas sollen sich die afrikanischen Völker mit dem Geist des Schaffens aus eigener Kraft ausrüsten und sich ihrer Mission als Subjekt der Geschichte bewusst sein. Im Symposium wurde ein Brief an den Marschall Kim Jong-un angenommen.